Standing in suburban bus stop, waiting for the nice driver. Ihr hört die Sonic Nummer 0101-2020. Das neue Jahr 2020 ist für mich mal wieder Anlass zurückzublicken. Heute in Vertretung, genau gesagt, aufs Jahr 2010. Da gab es in der Sonic Radio Show nämlich schon mal ein Neuseeland-Special. Genauer gesagt Einblicke in den neuseeländischen Underground, so wie in etwa das Label Flying Nun Records repräsentiert hat. Wie auch damals schon sind einige der etwas krachverliebteren neuseeländischen Künstler und Künstlerinnen auch auf anderen Labels zu finden. In den späten 80ern und frühen 90ern war das etwa das Expressway-Label im neuseeländischen Port Chalmers. Heute ist ein Teil der neuseeländischen Avantgarde auf dem New Yorker Label Badabing Records gelandet, was eigentlich ganz gut passt, denn aus dem Lärm- und Drone-verliebteren Teil des neuseeländischen Underground konnte man schon immer eine gewisse Velvet Underground näher heraushören, wenn man denn wollte. Zumindest sage ich das jetzt einfach mal so. Natürlich zum lärmigeren Teil des Velvet Underground-Experiments. Ich möchte aber mit meinem persönlichen Zugang zur neuseeländischen Musik beginnen. Der eröffnete sich im Jahr 1989 mit der Platte Hello Cruel World, einer Zusammenstellung, nämlich von älteren Singles der Band Tall Dwarfs, um die Punk-Experimental-Urgesteine der Noisy-Szene Chris Knox und Alec Bathgate. Chris Knox war schon seit 1977 auch mit dabei bei der Punkband The Enemy und dann der Band Toil Love, wo auch Alec Bathgate schon mitgewirkt hat, die neben so typischem Down-Under-Punk auch schon so eine Neigung zum Experiment mit drin hatten. Und wir hören jetzt erstmal was von der Gruppe Toil Love, was Altes, mit dem Song Death Rehearsal. Und danach die Tall Dwarfs mit den Hits Nothing's Going to Happen und mit meinem Lieblingslied Pause Place. Aber erstmal die Tall Dwarfs. Yeah. sip sweetly at the trough of tea, and almost say one word for anything but what they've learnt from all the young coats. Race horses laugh so hopeful, stiff bricks in the general direction. I'm anywhere but home. Nothing's gonna happen. Maybe all the children in small rooms will fall silent at a wall, a window, and forget to breathe for just 1 minute because of some beauty that has not been altered, damned, or pointed out by the clumsy dark oafs who train them. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Nothing's gonna happen. Then again, all the time, every minute, never ending, unrelenting, all around us, without pausing, endless, endless, all pervading, moving motion, this way, that way, that way, our way, tick tock, free fall, love, love, kiss, kiss, make, do, be, is, was, I, me, be, see, be, e, f, g, h, I think nothing's gonna happen. Children in small rooms will go silent in a wall or window and begin to breathe for just 1 minute because of some beauty that has not been altered and or pointed out. That a clumsy dog will train them. Told Force mit Nothing's going to Happen. Wie gesagt, Neuseeland befinden wir uns. Ich habe sogar den Gründungsmythos der Bands von aus Auckland festgestellt in der alten Specs, die ich gerade noch gefunden habe. Da ist nämlich ein Interview mit Chris Knox. Da sagt er, Alec habe ich kennengelernt, als ich in einem Plattenladen arbeitete 1977. Er fragte nach Need, Need, Need von den Damned und dann kam Mike Dooley rein und fragte auch nach dieser Platte. Wir drei gründeten die Band The Enemy, danach Toy Love, aber die wurden viel zu schnell erfolgreich, also mussten wir die Band auch wieder auflösen. Gingen alle verschiedene Wege, nur Alec und ich blieben übrig und wir entdeckten die Freuden der Plattenaufnahmen in einem Schlafzimmer und mit 4-Spur-Aufnahmegeräten. Ja, so viel zum Mythos der Toy Dwarfs, so eine typische Schlafzimmerband und oft ist an den Liedern auch so ein bisschen was Schläfriges, Schlafzimmerhaftes dran, wie zum Beispiel in meinem Lieblingslied Paul's Place, dass das auch so ein bisschen zum Inhalt hat, eben das ja, in einem Raum aufwachen, nicht so ganz wissen, wo man ist. Hören wir doch mal rein, Paul's Place. Paul's Place. Afternoon and I just got up and I'm feeling seedy. Sun got squeezed through the living room and it's all too bright and it's thin and reedy. The windows pop the way they greet. light from the previous night. The bottles shine and all the heaters glow in the middle of the snow. In a stranger's room, but it isn't strange, 'cause it's so familiar. Ceilings cracked and a weird perfume creeps around the walls, and it seems to fill ya with a depressing sense of the here too far. As you open the door, the outside shudders in, and you have to go to the safety of the snow. I have not got the strength to leave, but I feel down deep that I really need to. Something's hooked me by the sleeve, and the carpet rears its ugly head to say things I've never heard in my life before. In the fold of the throng, a girl goes by outside, and she seems to know all about the snow. There she was, standing at the suburban bus stop, waiting for the nice driver to take her into town where she could change to another bus and drive off towards the hills. She always dressed very smartly every second Thursday. This Thursday, she put on her best orange slacks, her matching fire engine red shoes and socks, and best of all, the green and yellow swan dry that her dad had given her brother Trev. Trev hated Dad's guts, so he gave it to Lurleen, and boy was she wrapped. The old woman on the grass in front of her turned and asked, "Excuse me, young lady, but do you know how long this bus is going to be?" Lurleen swallowed, smiled and said, "Oh, not long now, lady. Oh, I'm going to get my injection." The old woman nodded and turned back, just in time to see the conveyance in question round the corner and wheeze to a stop. The trip into town was pretty uneventful, just the usual sad old pensioners being brash and happy and a sprinkling of what she presumed were street kids and punks. "Wish I'd known about glue when I was their age," thought Lurleen mischievously. She spent the 20 minutes of her ride trying to figure out what Rudy Forever meant and why anyone would want to scratch it on the back of a bus seat. Suddenly, she twitched out of her daydream. The nice driver was beside her, shaking her shoulder. "Well, time to get out, love," he said kindly. "This is where I stop." "Yes, yes," she thought, and smiled sweetly at the balding, bearded head. "Yes, yes," she said, and stepped off the bus into the raging city streets. She looked blankly at the wall she was facing, covered with multiple layers of band posters, ballet posters, theatre posters, and spray-painted words that defied her knowledge and imagination. "Where am I going?" she asked herself. "Why am I here?" She stood silent for a few minutes, causing several passers-by to grin and sneer, and one to offer assistance. Lurleen ignored them all to the best of her ability in her quest to remember her task. At last, an image popped into her head. "My little pony," she shouted exultantly. "I've seen him on telly. Oh, I'm going to get one for who?" She couldn't quite remember who she was getting it from, but boy was she rapt that she hadn't forgotten her reason for coming to town. What a great day. 2 hours later, the social welfare officer was called to the site of a new Chase Corporation building project in the middle of town. 3 weeks ago, one of the city's proudest old department stores had stood now where there was only broken brick and twisted, vicious girders. The old store had been famous for its toy department, and nearly every adult in the city can vividly remember sitting in its elfin grotto on Santa's knee, asking for the most expensive toy they could think of. Lurleen had once requested a number 10 Meccano set, but Santa just laughed and said, Now, little girl, I think we'll just have to be content with a dolly now, won't we? All she wanted now was a My Little Pony. She was asking for one, over and over again. But no one wanted to serve her. It wasn't fair, she always had trouble in shops these days. The social worker came up to her and gently tried to lead her away, but Lurleen writhed out of her grip. She was not leaving without her My Little Pony. Hours passed, days flew by, and no one could budge Lurleen. Slowly she became accepted, and the Chase Corporation people built their high-rise around her, leaving her a little room in the foundations that they fitted out like a nice tidy bedsit. The United Building Society donated her a new colour TV and a video, and people from all over the land sent her thousands of My Little Ponies. Then one day, years later, she suddenly remembered, oh heck, I forgot my injection. But by then, well, she figured she didn't really need it. Ja, Lurleen Bayliss von den Tall Twars war das eine Aufnahme aus dem Jahr 1987 von der Platte der Maxi-Single Dogma. Jetzt weiter im Text eine andere faszinierende Gruppe, deren Faszination ich im Zuge des Eindringens neuseeländischer Platten in mein Zimmer sozusagen erlag, war die Gruppe The Clean, teilweise dann später auch unter dem Namen The Great Unwashed bekannt. Und später waren die Bandmitglieder auch solo oder mit anderen Projekten wie Belter Space unterwegs. Vielleicht hören wir jetzt erstmal was von The Clean, nämlich das Stück Tally Ho, ehe wir dann zu aktuelleren Sachen der einzelnen Bandmitglieder übergehen. Von Hamish Kilgore habe ich dann da nämlich noch was rausgesucht. Aber erstmal vielleicht ein Klassiker sozusagen dieser 1978 in Neuseeland gegründeten Gruppe The Clean von der Veröffentlichung Tally Ho. Yeah. to a place you've never been to before. You don't know what you're gonna find there and what's in store. And your intentions seem so good, so breathe easy before you take the plunge into the city you'll go. The gates are open, just follow that flow. Sweet opportunity, it's waiting there. But the way forward, hey, it's never clear. All the liars and cheaters, street thugs and dames, are never gonna remember. Remember your name. Some poet said, tread softly, watch your step. Inside those walls will be the people you've never met. Someone wrote some graffiti right on an alley wall. Maybe your destiny's there, maybe you'll see its call. Now some people, they can be very kind, but others could take you for something and kind of make you a vine, feed you a line. Ja, die Veröffentlichung Finkelstein von Hamish Kilgore, auch bei The Clean schon tätig, Schlagzeuger und Gitarrist, auch am Gesang zu hören, wie gesagt, hat schon auch ein bisschen die etwas schläfrigen Qualitäten neuseeländischer Musik in sich mit drin, kann man da raushören. Ja, wie kam das mit Neuseeland? Wie kamen die neuseeländischen Platten hier nach Deutschland? Verbreitet wurde die frohe Kunde von der neuseeländischen Musik in Westdeutschland zumindest von der Zeitschrift Spex relativ intensiv und Dietrich Diederichsen, der ein ziemlicher Fan von Flying Nun war. Im Osten war der Flying Nun Sound auch im Praktikum auf DT64 durchaus präsent. Zum Beispiel in der Sendung vom 12. Dezember 1987, in der die Chills und andere Neuseeländer und übrigens auch die Art in Form eines Interviews mit einem Teil der Message-Redaktion hier bei Radio Blau, nämlich mit Christoph von die Art damals, in Form eines Interviews drin ist. Auch in Fanzines wie dem Howl zum Beispiel wurde das Wirken auf der doch ja ganz schön weit entfernten Insel aufmerksam betrachtet. Zu einem Gutteil waren es Platten, Zusammenstellungen verschiedener Künstler, also Compilations wie die Doppel-LP Tuatara oder In Love Is These Times, die so Ende der 80er Jahre rauskamen, die dann auch in Plattenläden irgendwie anwesend waren. War ja doch nicht so selbstverständlich für Indie-Labels vom Ende der Welt sozusagen, auch hier so präsent zu sein. Wie gesagt, nicht nur auf Flying Nun gab es da Platten, das hat 1981 existiert hat. Das bekannteste Label war das auf jeden Fall Flying Nun, aber es gab auch andere Labels, wie zum Beispiel Expressway. Und da hören wir jetzt was von der Gruppe Dead Sea, die ist seit 1986 für den etwas anderen Sound stehen, so ein bisschen mehr improvisierteren, krachigen Gitarrenklang. Hören wir erstmal rein, wie das klingt. Endless rage. Ja, da wird das Kassettengerät doch noch ausgeschaltet. Das war von der Compilation Expressway Pile Up. Wie gesagt, die Gruppe Dead Sea mit dem Song 3 Years war das. Und mit Dead Sea geht es nämlich auch weiter. Die sind nämlich in der Gegenwart auch noch präsent, nämlich auf dem New Yorker Label Badabing Records. Und da ist dieses Jahr eine Platte, eine neue, mit 3 Stücken namens Rare Ravers rausgekommen. Und da hören wir jetzt auch mal ein Stück, das etwas länger geht dann von, nämlich 18 Minuten 17 Sekunden. Ja, jetzt besteht der Track Laver erstmal aus ungefähr 2 Minuten relativer Stille, wo ich doch mal dann ein bisschen drüber sprechen kann. Wie gesagt, sehr elegische Musik, die etwas krachig ins Krachige hinein. Und sie hatten scheinbar auch einen alten Computer, so ein C64, höre ich da raus, mit Datasette möglicherweise. Das klang nämlich eigentlich genauso. Wir hören jetzt nochmal was anderes von der Expressway Pile-Up Compilation, nämlich ein Stück von den Rack Small Speakers on Expensive Stereos, die so ein ähnliches Konzept hatten, aber doch ein bisschen lieblicher insgesamt vielleicht. Und spielen dann später nochmal was von Dead Sea natürlich. I'm Ja, das waren die Gordons mit dem Machine Song von 1980. Da haben die sich gegründet in Christchurch, genau gesagt in Neuseeland. Und ja, von ihnen, denen habe ich auch die erste Platte. Ebenfalls auch eine sehr wichtige Band, auch für den sehr epischen Song. Und vielleicht haben sie es auch verdient, dass wir nochmal ein Stück von dieser ersten Platte spielen, nämlich das Stück Growing Up. Thank you. Ja, das waren die Gordons mit dem Stück Growing Up. 1981 erschienen auf der ersten Platte der Gordons auf Flying Records, die natürlich auch weiterläuft, wenn man sie nicht stoppt. Und jetzt aber zu einer weiteren sehr frühen Flying Nun-Veröffentlichung, nämlich der ersten Single und der ersten überhaupt Veröffentlichung auf Flying Nun. Das war eine Platte von der Pin Group, eine 7-Inch genauer gesagt, die erste Veröffentlichung. Und davon hören wir jetzt erstmal ein Stück, die Pin Group um Roy Montgomery und Peter Stapleton und Ross Humphries hat sich 1980 in Christchurch ebenfalls gegründet. Und haben dann auch später noch in wichtigen Bands der neuseeländischen Szene gespielt, unter anderem in Dadama und noch in anderen. Und vielleicht hören wir jetzt erstmal ein Stück von der Pin Group, wie gesagt aus dem Jahr 1981, von der Platte Ambivalence, so heißt's. Die Pin Group mit dem Stück Ambivalenz. Es geht auch schon wieder weiter. Dann muss man es wohl stoppen, genau. Und jetzt wollen wir nämlich noch was von der Gruppe Dadama hören, die ebenfalls, Roy Montgomery spielt da ebenfalls mit von der Pin Group auch. Und die ist eher eine Gruppe der 90er Jahre, hat sich da zusammengefunden. Klang dann auch ein bisschen anders schon. Und wir hören jetzt eine Zusammenstellung, ebenfalls auf Badabing Records in New York, erschienen vor ganz kurzem, von alten Sachen unter dem Titel This is not a dream. wurden dann nochmal alte Sachen aus den 90er, aus den frühen 90er Jahren wieder veröffentlicht oder werden wieder veröffentlicht im Februar 2020. Nämlich ist die Veröffentlichung erst geplant. Ich habe hier trotzdem schon mal was, nämlich das Stück Limbo Swing von Dadama. Ja, die Gruppe Dadama mit dem Limbo Swing. Genau, wir kehren jetzt aber zurück, denn Neuseeland war entgegen des Anscheins auch für seinen pop-affinen Underground bekannt. Das waren dann etwa so Bands eben wie die schon gehörten The Clean und auch die Tall Dwarfs hatten da durchaus schöne Lieder, gefälliges Liedgut und bekannt und aber auch populär waren die Sneaky Feelings und die Verlaines und die Chills. Das war sehr am englischen Pop der 80er Jahre orientierter Underground Pop, so an Gruppen wie Go Betweens oder den schottischen Bands wie Orange Juice oder so war das ein bisschen angelehnt. Vielleicht. Und da hören wir nochmal von einem Sampler jetzt was, nämlich in Love with These Times. Der ist auch 1989 rausgekommen. Und darauf befanden sich die Sneaky Feelings mit dem Lied Trouble with K und die Verlaines mit dem Slow Sad Love Song. Beides ganz hervorragende Stücke, die jetzt auch ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, vielleicht. Und das klingt so. Though it's hard to believe that it ever could matter, it certainly does to her. Kay doesn't want to keep up with the changes, she liked things the way that they were. I'm feeling alright, I just want to go on, but that pushes her over the edge. I don't know what she feels the problem to be, well the trouble in me is she's scared. The trouble with Kay is she's scared, is she's scared. Bus after work is the part of the day that I finally get on my own. And I wish I could tell you the brilliant ideas that have vanished before I get home. And once I get home, well I know it's not long till we've both got a reason to shout. Charlie, most of our worries are things we shouldn't even be thinking about. The trouble with Kay is she's scared, is she scared? Gotta stop now, cause it's wearing me away. And it's not because of her so much. No, it's not because of Kay. Maybe I'd have fixed things if I had to hold her. But my heart's grown heavy and now my arms are too tired to hold her. One of these days she'll wake up with a start and she'll find that there's nothing to love. Maybe that'll stop her from picking on me when you know that it comes from above. You know that there's nothing to love, not to love. Jetzt der Slow Sad Love Song von den Verlaines. The Verlaines. Im Original ist dieses Lied Slow Sad Love Song auf der Birdstock von den Verlaines drauf enthalten. Und eine dieser beiden Gruppen, nämlich die Sneaky Feelings, die haben dann auch nochmal eine gute Platte im Jahr 2017 herausgebracht, nämlich die Platte Progress Junction. Und da hören wir jetzt doch auch nochmal ein Stück davon. Das wäre jetzt nochmal eine Überleitung zum etwas aktuelleren Output von Flying Nun Records, das es natürlich auch immer noch gibt. Und ja, das Lied Metal hören wir da von der Platte Progress Junction. Klingt so. I got something better, got something to prove. If you go by the letter, then nothing improves. And you don't have to settle for anything less. Just stay on your metal, don't take second best. I used to be better, but not anymore. I just got so tired of keeping it in store. If I go on pretending that everything's fine, things will get better. It's just a matter of time. You're thinking of leaving, you're ready to go. Is it really worth it? You wanted to know the secret ingredient was there all along. You couldn't believe it, you thought you were wrong. I used to be better, but not anymore. Ja, die Sneaky Feelings mit dem Stück Metal. Ja, da kann ich vielleicht auch noch auf ein Buch, das Matthew Bannister, der Sänger, der Sneaky Feelings veröffentlicht hat, hinweisen, nämlich die Veröffentlichung Positively George Street. Das ist eine Art dokumentarischer, autobiografischer Roman oder quasi eine Erzählung, die halt die Geschichte der Sneaky Feelings nochmal nacherzählt. Das ist 1999 schon erschienen. Ich weiß auch nicht, ob man es noch erhalten kann, und erzählt aber auch so die Geschichte der Szene, der Indie-Szene in Dunedin, da in Neuseeland. Ebenfalls, was ich noch erwähnen muss, ich hatte ja vorhin was von Dead Sea gespielt, und Dead Sea ist die Band von Bruce Russell. Der hat auch ein hervorragendes Buch namens Erewhon Calling geschrieben, das sich auch so ein bisschen mit der experimentelleren Musikszene in Neuseeland befasst. Genau gesagt heißt es Erewhon Calling Experimental Sound in New Zealand und 2012 in Auckland erschienen. Weiß ich auch nicht genau, das gab es mal zeitweilig in Deutschland auch zu kaufen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob es das noch gibt. Ja, jetzt sind wir so beim eher poppigeren Teil des neuseeländischen Underground angelangt, und so ein Mittelding waren für mich immer die Tall Dwarfs, die ich schon zu Anfang gespielt hatte. Deswegen muss ich nochmal bei Ihnen auf Sie zurückkommen, auf eine CD aus den 90er Jahren dann. Ich hatte am Anfang was Früheres von Ihnen gespielt. Da war Chris Knox dann meistens solo unterwegs, aber auch öfters in Europa auf Tour. Und Alec Basgate konnte, glaube ich, meistens da nicht mitkommen. Und deswegen hat er dann auch Solo-Platten veröffentlicht. Zum Beispiel die Songs of You and Me, die sind von, glaube ich, 1995 auf Flying Nun auch veröffentlicht. Hatten ebenfalls sehr hervorragende Stücke, zum Beispiel das Stück Young Female Caucasian, das klingt so. Here in the dark of a room that was mine, at the end of a rope and a life you insisted was fine. There's no breath on my lips which you touched with a delicate blue, and I wish there'd been some other way to tell you all the things that meant so much to me and so little to you. How could I even begin to describe all the pain of my 19 long years in a world both obscene and insane, where the only things life seemed to hold and to offer to me were a mortgage, a husband and kids, and an infinite series of nights stuck in front of a fucking TV. You crushed me with love, and you held me in place with your pride. And you filled me with guilt when I saw how the both of you cried. When I didn't become what you desperately wanted of me, I hid so damn well. Raging emotions, frustrations and anger you couldn't quite trust me to see. So here is my song that I've sung for myself and for you. Forgive me for hiding inside what was plainly on view, but you and your world taught me how it is people survive. And survival is not enough reason to sleep through existence at all, to keep this poor body alive. You blamed Judas Priest, you blamed God, and I guess you blame me. This crime we commit in our thousands to set ourselves free. And you'll go on and on seeking reasons for what we must do, and remain unaware that the answer you seek is as simple as this stiffened finger I'm pointing at you. Goodbye, oh goodbye, goodbye, oh goodbye, goodbye, oh goodbye, goodbye. Ja, ein Stück über Selbstmord von Chris Knox, Young Female Caucasian. Und wir machen weiter bei Chris Knox. Der hat dann auch im Jahr 1994, im Jahr davor, eine hervorragende Veröffentlichung gehabt, nämlich 3 EPs. Die waren auf CD irgendwie zusammen. 3 EPs quasi hintereinander auf eine CD gepackt. Einfach im Original wurden die, glaube ich, gar nicht auf Platte veröffentlicht damals. Und da müssen wir auch noch ein Stück von hören. Das war nämlich auch eine sehr schöne Veröffentlichung. Da hören wir das Lied, beginnende Lied, For All the Walters in the World. The subject of this recording is superficial prevention of underlying causes. Hey you, with your eyes on the ground, and you, with your heart in your mouth, and you, with your arms open wide to the pain you expect from the world, you tell me what I should do and it's done. Die Tall Dwarfs von der Platte 3 EPs aus dem Jahr 1994. Ja, jetzt waren wir ja gerade so ein bisschen in den poppigeren Bereichen und da kann man doch eigentlich auch weitermachen, aber so ein bisschen in eine Mischung wieder übergehen. Alastair Galbraith war ebenfalls schon seit den Anfängen von Flying Nun da bei den etwas experimentelleren Sachen mit zugegen, unter anderem an der Violine, und Wir hören jetzt mal in eine spätere Veröffentlichung, glaube ich dann schon aus den 2000er Jahren, namens Mars hinein. Ja, auch ein bisschen experimentelleres Zeug jetzt doch. Und das klingt so. Alastair Galbraith. Alastair Galbraith war ursprünglich bei den Bands The Rip und Plagiarial Grind aktiv. Und ja, vielleicht hören wir nochmal ein Stück. Genau, ihr werdet dann was von Peter Jeffries hören, der in einem ähnlichen Umfeld aktiv war. Thank you. away. Okay, da geht es auch gleich weiter. Von Alastair Galbraith von der Platte Mars aus dem Jahre 2010 war die genau. Die ist auch nicht mehr auf Flying Nun erschienen, sondern auf Silt Breeze, ebenfalls ein amerikanisches Label. Und mit bei Plagial Grind, der so einer frühen neuseeländischen Gruppe, war Alastair Galbraith. Aber da war auch Peter Jeffries mit dabei, der auch den frühen Sound des neuseeländischen Undergrounds, gerade die etwas experimentelleren Sachen, so ein bisschen mitgeprägt hat. Und von dem ist jetzt auch wieder was Altes aus den 90er Jahren, ebenfalls auf Badabing Records rausgekommen. Unter dem Titel, nämlich Last Ticket Home, sind da Sachen aus den 90er Jahren nochmal rausgekommen. Und davon hören wir doch mal das Stück Ghostwriter. Das klingt so. Thank you. Ja, das war Peter Jeffries von einer aktuellen Zusammenstellung auf Bada Bing Records ein Stück. Und jetzt nochmal zurück zu den etwas, ja, dem neuseeländischen Pop. Ohne die Chills wäre das eigentlich auch kaum denkbar. Und von denen habe ich auch eine Schallplatte, nämlich die Platte Brave Words aus dem Jahr 1987, ebenfalls auf Flying Nun Records erschienen, wo ich euch das Stück Look for the Good in Others and They See the Good in You nicht vorenthalten möchte, denn das ist auch eins der ganz hervorragenden Stücke. Und ja, die Band ist auf dem Cover in einer sehr eisigen Umgebung abgebildet, hat aber so den typischen Charme irgendwie der neuseeländischen Gruppen. Ja, so klingt's. Ja, die Chills, Look for the Good in Others and They See the Good in You, ein Höhepunkt neuseeländischer Ratgeber, Literatur oder Musik, je nachdem. Und jetzt sind wir so schön beim Pop, Underground Pop aus Down Under aus Neuseeland angelangt. Da habe ich noch was von den Verlaines, die hatte ich auch schon mal kurz gespielt, den Slow Sad Love Song. Jetzt nochmal was aus dem Frühwerk, nämlich das sehr schöne Stück Bored to Tears, das darf ich euch auch nicht vorenthalten, von den Verlaines. The best that you can. Das waren die Verlaines von Flying Nun Records mit dem Stück Bored to Tears. Jetzt nochmal was Kurzes von den Tall Toffs. The Universality of Neighborliness. Genau. Das hätten wir auch noch untergebracht. Jetzt vielleicht noch die Bads schnell. Die Sendezeit nähert sich dem Ende. Die können wir aber noch unterbringen. Ebenfalls auch von Flying Nun Records mit dem sehr schönen Stück North by North. Some people Ja, das waren die Bats mit dem Stück North by North und wir gehen raus aus dieser Sonic 0101 2020 mit einem Stück von den Expendables, ebenfalls von einem Flying Nun Sampler, nämlich dem ersten, der so richtig in Deutschland angekommen ist. Tuatara hieß der uns 1986 auf Flying Nun oder 1985, wie es hier heißt, erschienen. Da hören wir noch mal kurz rein in das Stück Man with No Desire von den Expendables. Not